Gelbe Oldschool Telefonzelle, Urbanstraße, Ecke, Fichtestraße, beziehungsweise Körtestraße an Radio Aporé. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein großer Berg Laub, der hier das hier von den Bäumen herabgefallen ist und die Telefonzelle sozusagen einkreist. Ansonsten gehört zu meiner Ausrüstung die drei eingeritzten Buchstaben C, B, K sowie ein gelbes Blatt, das sich hier in die Telefonzelle verirrt hat, und ein nagelneues Telekom-Hinweisschild, wo im Grunde genommen erklärt wird, welche Sondertelefonnummern es gibt. Und ganz unten drunter ist halt der Standort und die Standortnummer handschriftlich eingetragen, wobei hinter der Standortnummer vermerkt ist 16 neu. Ja, ansonsten hier in der Griefestraße, Ecke Fichtestraße, ansonsten hier in der Obernstraße, Ecke Fichtestraße beziehungsweise Körtestraße keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.